Der Ethnologe László Vajda, 1923 bis 2010, war nach dem ungarischen Volksaufstand 1956 aus Budapest in die BRD geflohen. Einer von uns, Harald Meller, hat bei ihm in den 80ern studiert. Nicht nur Vajdas Bibliothek in einer großbürgerlichen Münchner Wohnung war legendär, vor allem sein Zettelkasten, in dem er seine Lesefrüchte verschlagwortete, war intellektuell atemberaubend. Vajda gilt als einer der besten Kenner des Schamanismus. Bereits 1959 schimpfte er, der unvoreingenommene Beobachter werde mit einem verschwommenen, konfusen Bild konfrontiert, was es unmöglich mache zu entscheiden, was eigentlich Schamanismus sei. Vergleichende Arbeiten würden dadurch undurchführbar. Ein mangelhaft definiertes Phänomen aus der Kultur des Volkes A lasse sich nicht auf wissenschaftlich befriedigende Weise mit einem ebenso mangelhaft beschriebenen Kulturgut des Volkes B vergleichen. Da helfe nur Pragmatismus, lautet Vajdas Empfehlung. Man müsse sich der Angelegenheit phänomenologisch annehmen und den Schamanismus als komplex verstehen, der aus einem Set einzelner Phänomene besteht. Der Komplex an sich sei jünger als diese Komponenten, die unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Herkunft sein können. Schamanismus ist also kein einzelnes Element einer Kultur, so weiter, sondern ein Komplex von Erscheinungen, die in charakteristischer und sinnvoller Verbindung miteinander auftreten. Keine der einzelnen Komponenten reiche allein hin, um den ganzen Komplex zu determinieren. Auch die Ekstase nicht. Denn jede der einzelnen Komponenten existiere auch außerhalb des Schamanismus in ganz unterschiedlichen Kontexten. Erst das typische Zusammenauftreten dieser aufeinander abgestimmten Züge ergibt das komplexe Phänomen, das wir Schamanismus nennen. Die Idee hat Charme. Betrachtet man die einzelnen Komponenten, erhält man eine Fahndungsliste, anhand derer wir bei der archäologischen Detektivarbeit das Grab aus Bad Dürrenberg überprüfen können, um zu beurteilen, ob sich der Schamanismusverdacht erhärten lässt. Eine solche Liste könne allein auf Basis der einschlägigen Kulturen des nördlichen Zentralasiens gewonnen werden. Waren es doch Kulturphänomene gerade dieser Völker, für die man zuerst den Terminus Schamanismus geprägt hat, schreibt Vajda. Und dient noch bis heute der sibirische Komplex als Vergleichsbasis für jede Untersuchung.